Der Frieden. Nach Aristophanes von Peter Hax. Stolze Stadt der Griechen arbeitet heut mit Spieß und Katapulten so unverdrossen an der Ausrottung jeden Gebildes, das ihr ähnelt, wie ein toller, selbst sich unlieb und zuwider in allen Spiegeln sein Gesicht zerschlägt. Und Tollheit ist's, wenn man auch Gründe nennt. Athen kämpft um Tribute, Megara braucht Häfen, Marktvorrechte, will Korinth und Sparta wütet, weil es Sparta ist und alle in Uneinigkeit sich einig und darin das aus sein soll. Hellas Glück. Und ich stehe hier und kann nicht mehr tun, als hier stehen und jammern und den Bart mir raufen und an die Brust mich schlagen und mit Gram erstickter Stimme schreien. Es ist Krieg! Es ist Krieg! O Götter! Schnell, schnell, einen Kloß für den Käfer. Da. Und soll das elende Vieh dran verrecken, wenn es behauptet, je ein schöneres Stück Mist gefrühstückt zu haben. Aus was hast du ihn gemacht? Aus Rossäpfeln. Fraß er ihn nicht? Und ob er ihn gefressen hat? Er riss ihn mir aus der Hand, glättete ihn, weil er eine Unvollkommenheit der Form daran bemerkte, mit den Füßen und schlang ihn in einem Stück in sich hinein. Also knete, Mann! Oh! Ihr Abortfrauen, ihr Abtrittsputzer, ihr, die ihr Gestank gewohnt seid, helft mir oder ich ersticke. Ja, das ist eine schändliche Aufgabe, diesem Ungeheuer dort seine Mahlzeit zu servieren. Ein schauderhaftes Stinktier. Hey, wohin so eilig? Ich muss mal. Aha. Ich muss mal dem Käfer zu trinken geben. Das arme Geschöpf verschmachtet sonst vor Durst. Und ich will unserem Publikum endlich erklären, wie das alles zustande kommt. Nämlich, dass mein Herr Trygaios einen Käfer hat. Den allereigentümlichsten, unter dem je zuvor ein Mensch gelitten. Und mit ihren üblichen Alltagskäfern überhaupt nicht zu vergleichen. Ganze Tage lungert er im Hof herum, wirft den Kopf in den Nacken, reißt das Gebiss auseinander und bellt den Himmel an. Zeus, schimpft er. Wo soll das hinaus? Zeus, leg den Besen weg, feg uns nicht ganz Griechenland ins Meer. Zeus! Zeus! Still, das ist seine Stimme. Was tust du meinem Volk? Boshafter Zeus, nimmst uns die Städte aus wie tote Hühner. Sag ich es nicht, so verrückt wie er ist keiner. Ich verrate Ihnen auch, wie alles begann. Da sprach er plötzlich zu sich: Wie komme ich zum Zeus? Wie? Und zimmert sich eine ganz dünne Leiter. An der klettert er hinauf und hinauf in Richtung Himmel, bis er sich den Kopf am Pflaster zerschlägt. Nun wurde es erst ganz schlimm, denn nun rannte er, es war gestern, in die Fichten und kam mit einem Gaul von Käfer wieder und stellte ihn mir in den Stall, wo ich ihn füttern, tränken und striegeln musste, als sei er das edelste Schlachtross. Er selbst aber liebkoste ihn wie ein junges Fohlen und rief: Du mein süßer Pegasus, mein Pferdeengelchen, du wirst mich geradenwegs zum Zeus hinauftragen. Ich will nur zusehen, was er jetzt wieder anstellt. Entsetzlich. Mein guter Herr, jetzt ist er dem Käfer aufgesessen und fliegt auf ihm mitten in die Luft. Gemach, gemach, mein Käfer, gemach. Willst du sachte wohl fliegen? Sachte, du Ass. Eile langsam, ich will's. Wer im Anfang schon, eh die Flügel noch warm und geübt, das Gelenk solche Sprünge macht, landet schwerlich im Ziel. O Herr, guter Herr, Sie sind nicht bei Trost. Wo fliegen Sie mir denn hin und um nichts? Um nichts, das ist gut. Für das leidende Volk der Hellenen ja wag ich, was keiner sonst wagt. Doch warum in die Luft, hochtrabenden Ritz? Du, Stänker hier nicht, lenkst mir ab ja das Ross. Sprich und schwätz, was du willst, wenn's lobend nur ist, so rate ich dir von hier oben herab. Aber geh, sag allen Menschen von mir, dass Kanäle, Pfützen und Senkgruben sie gut vermauern. Denn unbedeckelter Mist gefährdet und stört meinen herrlichen Flug. Keinen Schritt weit gehe ich von dieser Stelle, Herr, bevor Sie mir nicht sagen, wohin Sie fliegen. Wohin? Zu Zeus. Und was wollen Sie dort? Ihn fragen, was er mit Griechenland vorhat. Und wenn er es Ihnen nicht sagt? Zeig ich ihn an als Friedensstörer. Und wenn er sich nichts daraus macht? Wie lange willst du mich noch ausquetschen? Bis Sie keine Antwort mehr wissen. Und was hättest du davon? Wenn ich keine Antwort weiß, weiß ich dir eine in das Ohr zu geben. Und wenn du im Stand eines Rechthabenden wärst, wärst du zugleich im Stand eines Geprügelten. Nämlich im Mautstreit zwischen Herr und Diener hat der Diener nie schlimmer verloren, als wenn er gewonnen hat. Nun geh, Dummkopf, tu, wie ich dir sagte. Oh, wenn ich wiederkomme, will ich dir etwas mitbringen, worüber du lachen musst. Oh, nein, Herr, ich tu's nicht. Es geht mir ja um Sie. Heda, ihr Töchter! Ihr Würmchen, kommt schnell heraus! Euer Vater brennt durch! Bewegt ihn! Bittet ihn! Zerreißt ihm die Seele! Nun steige, nun gilt's! Schraub dich steil in die Luft! Noch sind wir beide nicht schwerelos, noch hält die Welt uns gefangen! Für dich sind's die Tümpel, die Tränen für mich! Oh, schlimmer Vater! Ganz unmöglich dünkt uns dies! Was wir gehört, das Seltsame! Jetzt sehen wir's, doch was wir leider sehen, wir wünschen's nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Was denn? Dass wie ein loser Vogel du zum Himmel strebst. Ach, ihr lieben Kleinen, was bleibt mir denn anderes übrig? Ich hab euch immer gut im Fleisch gehalten mit Brot und Marzipan und euch alles beibringen lassen, häkeln, stricken und was sich ziemt. Aber es ist kein Stäubchen Silber mehr im Haus. Soll ich's mir aus den Tatzen saugen wie der Bär? So sag uns noch, mit welchem Wagen oder Schiff du dorthin willst, wo's wegbar nicht noch schiffbar ist. Schiffbar ist. Eine schreckliche Angewohnheit, Fragen zu stellen, die euch eure Augen am besten beantworten können. Auf diesem schönen Käfer reise ich. Nein, Vater, nimmermehr. Wir halten's nicht für wahr. Auf einem Dungwurm, der bis zum Gebirg hin stinkt. Stinkt, doch fliegt. Wie soll denn wohl ich arme, wenn die Tochter mich des Oberpriesters... Oder des Senators Obernächsten fragen, welchen Rappen mein Vater reitet, sprechen. Einen Pillenbock. So füge auf hinzu, wohin er reitet. Ins Reich der Götter. Wie? ward mit so beschmutztem Huf ein Ross gesehen. Sie. Mit rasselnden Gelenken, knirschendem Gebiss. Bitte, Sie. Zu den Ewigen in die Unsterblichkeit. Oh, hättest du gesattelt noch dein Pegasus? Pegasus. Der fliegt ja auch und wirkt doch tragisch. Immerhin. Immerhin. Ach du Närrchen. Hast du jemals gehört, dass einer, der auf dem Pegasus saß, etwas erreicht hätte? Diese Lamstaler Mähren zieht keinen Karren, trägt keinen Sack, frisst ihren Herrn in den Schuldturm und bringt ihn statt ans Ziel ins frühe Grab. Mein Käfer hingegen kostet mich gar nichts. Den füttere ich mit dem, was ich selbst schon einmal verzehrt habe. Oh! Also, redet nicht, bevor ihr nichts versteht. Geht schön brav hinein und fahrt fort zu lernen, was eine attische Jungfrau wissen muss. Sie aber, meine Herrschaften, für die ich mich in all diese ungeheuren Gefahren einlasse, ich ersuche sie flehentlich, halten sie ihren werten Hintern fest verschlossen. Denn wenn der hier oben bei ihnen unten etwas wittert, bringt er es fertig und schmeißt mich kopfüber ab. Um seine Treue seiner Nahrung vorzuziehen, fehlt es ihm an Bewusstsein. Flügel raus auf, schwing dich strahlend empor, lass klingen und klirren den goldenen Zaum und spitze das Ohr und freu dich des Klangs. Doch brrr, du Schinder, was senkst du den Kopf und schnüffelst nach dem Scheißgessel da? Kühn strebend hebe dem irdischen dich die sausenden Fittiche, breite sie aus, trag mannhaft mich in des Zeus Palast und wend mir einmal die Nase vom Kot und deiner gewohnten Speise ab. Hey, du Teufel, die Hose hoch, die Hose hoch! Hab ich nicht verfügt und verkündet nichts übel Duftendes, bis ich angelangt bin? Och, ich bin verloren! Da kommen welche zur Versammlung und haben sich jetzt schon völlig bemacht. Riech nicht hin, Käfer. Und der Volksredner da. Lieber Freund und guter Disputator, ich bitte dich, halte für dieses eine Mal zurück. Deine faulen Beweise bringen mir den Tod und der Frieden bleibt verloren durch die Schuld deiner stinkenden Argumente. Worauf habe ich mich eingelassen? Konnte ich voraussehen, was für eine unwiderstehliche Anziehung die Erde auf einen Mistkäfer ausübt? Gottlob! Da ist endlich die Burg der Götter! Und dies ist, wie ich weiß, die Wohnung des Zeus. Pförtner! Pförtner, wer ist hier der Türsteher, frag ich. Oh. Oh, es ist Gott Hermes selbst. Ich rieche Menschenfleisch. Herakles, hilf, was für ein scheußlicher Besuch. Lauf und melde, ein Berittener wartet. Oh, du Aasknochen, du unverschämter Aasknochen. Sag rasch, wie nenne ich dich? Aasknochen. Du wirst doch einen Namen haben. Ja, und einen ehrlichen. Wie also nenne ich dich? Aasknochen. Bei dem Gewicht der Erde, dein nächstes Wort ist dein letztes, wenn du mir nicht ohne Umschweife gestehst, wer du bist. Trygaios! Was bringst du? Diesen Schinken. So. Du bist also... der arme Trygaios. Ja, armer Hermes. Und wie du nun erfahren hast, kein Aasknochen mehr. Geh, göttlicher Kau, hinunter und rufe mir den Zeus. Damit steht es schlecht, lieber. Die Himmlischen sind gestern alle abgereist. In welches Land? Land? Bah. Also, wohin? Weit. In die allerinnerste Höhle der Nacht. Aber weswegen zogen sie denn fort? Aus Ärger über euch Griechen. Und im Krieg überließen sie Haus und Hof und die Macht nach Belieben und Willkür über euch zu herrschen, indes sie selber sich in die allertiefsten Waben des Himmels verkrochen, um dem Anblick eurer blutdampfenden Felder zu entgehen und dem Geräusch eurer ekelhaften Gebete. Wie können Sie uns so behandeln? Wozu bezahlen wir Sie, wenn nicht, damit Sie den Menschen helfen in der Not? Und seid ihr denn Menschen? Oder seid ihr nicht vielmehr die schlimmsten Feinde der Menschen? Knochen pflanzt ihr in eure Äcker und weiße Schädel in die Kürbisbeete. Eure Bergwerke leeren sich von Eisen und füllen sich mit den Leibern hingeschundener Sklaven. Die Musik eurer Schmieden hämmert wie Totenglocken. Eure Mitgriechen zerhaut ihr mit Äxten, als ob ihr vorhättet, sie pfundweise zu verkaufen. Mit den Elementen verbündet ihr euch gegen die Schiffe, mit der Pest gegen die Dörfer, mit dem Wind gegen die Städte. So verkehrt ihr die fruchtbare Erde in eine schauderhafte Ödnis. Wüst, wie die Landschaft eurer zertrümmerten Seelen. Ich gebe dir ja recht. Und deshalb, Freund, ist es äußerst zweifelhaft, ob ihr die Göttin des Friedens je wieder zu sehen bekommt. Wo ist sie? In diesem Brunnen. Außerordentlich. Der Krieg warf sie hinein, und kein Herkules ist imstande, sie wieder heraufzuholen. Dumm, sehr dumm. Und was führt denn noch im Schilde gegen uns, der Krieg? Weißt du das? So viel weiß ich, dass er gestern auf die Nacht einen ungeheuren Mörser hier heraufgeschleppt hat. Und was will er mit dem Mörser? Nichts weniger als alle Städte Hellas darin zerstampfen. Aber da höre ich ihn lärmen. Mir scheint, er kommt heraus. Ich verziehe mich, Freund Trygaios. Wir sind einander nie begegnet. Oh. Ich will mich auch lieber rar machen, denn meine Tapferkeit ist einmal nicht von der totschlagenden Sorte. Das wird ein Brei. Menschen und Städte Brei. Schon scheu mit mir des Speichels Flut gezeiht. Zwischen der Zähne Kliffs, stark angesogen durch Vorgeschmack von Tod und Abgestorbenem. So also sieht er aus, der Stierhautschwinger, der Eisenkopf, abstoßende Magnet, der noch dem Lahmsten flinke Beine macht. Oh, dieses Kriegsblicke, Feuer entschleudernd. Oh, dieser Mörser, welch unsatter Schlund. Du, Brasia, dreimal verfluchte Stadt, du sollst kaputt sein, höchst kaputt und äußerst... Ach, Brasia, statt einen guten Knoblauch friedlich zu bauen, wirst du zerstampft wie Knoblauch. Ach, mir recht macht nichts, Brasia liegt in Sparta. Du, Megara, mit einem einzigen Stoß gezwiebelt wirst du und durchaus zermalmt. Ach, Megara, duftende Stadt der Zwiebeln, sieh, über dein Geschick muss ich schon weinen. Auch du, Sizilien, machst es nicht mehr lang. Ein schönes Land und wird wie Käse zerrieben. Und dich zerquetsche ich zu Mus, du Honigstadt Athen. Nein, nein, nicht doch, Freund, nimm doch anderen Honig, verrückt, wie dir das Geld rausschmeißt. Da kostet ja 4 Obolen, spart den Attischen. Hey, Sklav! Tumult! Was schreien Sie, Herr? Um sehr bald dich schreien zu machen, schmeckt dir diese Faust? Abscheulich! Das einem Gott, der kocht. Und bringst du nicht die Mörserkeule, Faulpelz? Wir haben keinen in der Küche. Wir sind ja selbst erst gestern eingezogen. So lauf, Schuft, und hol mir eine aus Athen. Ich fliege schon, sonst gibt's nur wieder Prügel. Jetzt, menschenteuer, ist ein guter Rat. Schwärzer als schwarz, ihr hört, droht die Gefahr. Denn wenn der wiederkommt und hat die Keule, setzt der sich hin und stampft zu Mus die Städte. Ich bet nur, dass er hinfällt. Sich den Hals bricht, im Puff bleibt oder sonst wie nie zurückkommt. Aber da ist er schon. Nun, wie belieben, Herr. Du bringst sie nicht. Die Keule, Herr. Ja, verdammt, was denn? Die Keule, Herr, der General Kleon ist gefallen. Was? Gefallen? Gefallen in die Grube, die er seinen Leuten Grube fiel im Krieg. Und die Athener lassen bestellen, sie schafften keinen auch mehr an. So lauf, du Sklavenvieh, und hol mir eine von Sparta. Gleich? Sofort und schnell komm wieder. Wie soll das ausgehen, Brüder? Großer Zeus, zu dir jetzt rufe ich. Das Geschäft ist dringend. Verhindere dieses Botengang. Schick Erdbeben. Spar nichts. Nicht Flut noch Steinschlag. Reiß Keile aus den Wolken. Feuer aus Felsen. Heb Heere aus von sandigen Krokodilen und schick sie mir. Von züngelnder Basiliskenscharen verstärkt den Mann da auf den Weg, der nicht wiederkommen darf. Hier ist er. Hier bin ich, Herr. Und hier, Herr, ist die Keule. Gut. Der Ritter ist von Brasidas und Lakedämons erster Totschläger. Doch lassen Sie ersuchen, ihn mit Vorsicht nur zu behandeln. Er ist schon alt und morsch und wird nicht besser in vielen Schlachten. Und er war, sagen Sie, ist er nicht. Gleichwohl. Nun gehen wir auf den letzten Füßen. So fahret hin, Städte. Vernunft, Gesittung, Wohlfahrt, Genüsse, alles jetzt zerquetsch ich zu meiner schaudervollen Metzelsuppe. Ach, da ist er an den Städten mir zerbrochen. Ihr Himmlischen, wie machtet ihr das brav? Fast Mut, Menschen, am Ende ist noch Hoffnung. Du räum den Plunder weg, untüchtiger Schurke. Ich geh und hau mir meine Keule selbst. Denn sind auch manche Länder arm an Waldung. Nie fehlt das Holz, aus dem man Mörder schnitzt. Da gehen sie hin. Hei, singen möchte ich, tanzen, Kopfstehen, saufen, Weiber umarmen, Junge oder Alte, wie es eben trifft, krakeelen, rasen, toben und mich vor Freude in den Hintern beißen. Doch nein, jetzt, edle Griechen, gilt's zuerst, in dieser Pause, die der Krieg uns lässt, die Friedensgöttin schnell heraufzuziehen, ehe eine neue Keule uns zerschmettert. Auf, drum, ihr sämtlich, Bauern, Arbeiter, Händler und Handwerker, auf, drum, ihr Künstler, von welchem Stamm ihr seid und welcher Zunge, ihr Leute all, aus allen Ländern, kommt! Sind schon da und kamen schleunig und in ungeheuren Haufen. Wer denn seid ihr? Griechenland! Griechenland! O träge Mutter, sind das alle deine Söhne? Und wo bleiben die Megara? Die Böotia? Die Argiva? Die Spartaner? Sind schon da! Nun, es wird ja schon, mag angehen. Schwer ist, Freunde, unsere Arbeit. Etwa 20 Zentner schwer. Doch für viele ist viel wenig. Sag uns du nur, was zu tun ist. Bau uns kunstreicher den Aufzug spann, das Seil häng ein, die Spindel schwebe Brett und hebe auf. Denn umsonst wird Schweiß vergossen, fehlt es an der Wissenschaft. Mensch, sei still! Der Krieg, er lauert! Bist du solch ein Narr und glaubst du schon, die Erde sei erledigt, wenn du ihn einmal nicht siehst? Keiner reißt die süße Puppe, wenn ich ihren Honig hintern erst in meinen Händen spüre, mir vom Alzio, hey, oh, hey. Hat die Reblaus euch gebissen? Ihr Dummbärte, graue Narren! Vor euch liegt das Werk der Werke und ihr wackelt hier und hüpft. Schilt nicht, Freund. Ich stehe ja ruhig. Nur die Beine sind's, die wackeln. Und das hat man doch, dass einem ungewollt ein Glied hochspringt. Frieden, Frieden und kein Krieg mehr. Keine Bomben mehr am Tage, keine Brände in den Nächten, kein Gerenne und Gehetze. Hin zum Drillplatz, weg vom Drillplatz. Ach, da jaucht sich alter Hirte. Ach, da werd ich wieder jung. Du versäufst das Fell des Bären, eh den Bären du gefangen, und du salbst dich für ein Nuttchen, das du nicht im Bette hast. Frieden, Mensch, wo ist der Frieden? Freut des Friedens euch im Frieden. Doch zuvörderst sollt ihr schwitzen. Nachher könnt ihr schreien und toben, dumme Lieder brüllen wie dies. Und wenn die Eicheln reif sind, dann mästen die Bauern die Schweine und braten sie auf einem Ast und haben das Schweinzeldorf zu Gast. Die Schwein, die Schwein, die guten Schwein wollen verschlungen sein. Ja! Und wenn die Brisen steif sind, dann fahren die Seeleute aufs Meer. Die Planken glühen, der Samos rinnt, so segeln sie, bis sie besoffen sind. Vom Wind, vom Wind, vom guten Wind, unter dem Himmel her. Ja! So, gespuckt nun in die Hände und ans Werk, ein jedermann. Oh, du alter Frevler. Schänder und Gesetzbrecher, was machst du denn da? Nichts Schlimmes. Du bist des Todes. Spürst du nicht etwas Übertriebenes in deinem Tadel? Du bist des Todes. Des Todes. Alle Menschen sind sterblich. Und da Trygarius ein Mensch ist, ist Trygarius sterblich. Dieser Satz ist so stumpfsinnig, dass selbst die Logik ihn lehrt. Die Frage ist doch aber, wann? Auf der Stelle. Nimm Vernunft an, Hermes. Ich habe noch kein Testament aufgesetzt, keinen Sarg gekauft und keinen Grabstein bestellt, der groß genug wäre, um von meinen Verdiensten nur die hervorragendsten zu fassen. Weißt du nicht, du Schreihals, dass Zeus jedem den Tod zugeschworen hat, den er beim Heraufholen des Friedens antreffen würde? So muss ich unweigerlich sterben. Es ist dein Urteil. Ohne Ausweg und Abänderung. Aber wie wär's, wenn du keinem anzeigtest, was du hier gesehen hast? Das darf ich nicht verschweigen. Wo ich zu dem alleinigen Zweck hierher kam, dir einen Schinken zu verehren? Ich weiß von keinem Schinken. Oh, so ist dein Erinnerungsvermögen um keinen Viertelzoll länger als dein Darm. Hast du schon alle Dankbarkeit aus dir herausgeschissen? Gott? Verstehe, mein Guter. Mich selbst wird Zeus Blitz zerschmoren, wenn ich nicht schleunig meinen Mund auftue und dein Verbrechen laut den Winden preisgebe. Nicht laut, nicht laut, mein lieber, schöner, großmütiger Hermes, ich bitte dich. Was habt ihr bloß in der Kehle stecken, ihr albernen Kreise, dass ihr so stumm dasteht und seid doch sonst nicht faul, zu jedem Quark euren Kümmel dazu zu tun? Hermes, herrlicher du, schon den Trygarios uns. Denk nicht seines Vergehens, denke der Ferkelchen. Quiekend, so appetitlich, die wir willig dir spendeten. Kannst du bei dem Wimmern dieser geborstenen Gemäuer unbewegt bleiben, gewaltiger? Sieh im Kriege doch, wie alles Erfreuliche sind die Ferkelchen rar, dünn ist der Opferwein. Ein Schlund müssen der Götter wieder sterblichen Därme dann. Hörst du, was sie sagen? Ich hör's, vernehm's. Doch im Frieden sogleich freundlicher Flügelfuß. Wehrt nicht Grenze und Zoll, fürder dem Reisenden. Reicher werden der Kaufmann und der Dieb, deine Schützlinge. Und ich sage euch, es geht nicht. Selbst wenn ich wollte, in dieser Sache bin ich ganz unbestechlich. Denn nichts könnt ihr mir bieten, was den Wert meines eigenen kostbaren Halses aufwöge. Es tut mir leid, Trygaios, du musst sterben. Die Verquickung aller Umstände ist nun einmal so, dass es heißt, du oder ich? Muss ich sterben? Sei's. Ich sterbe für keine schlechte Sache. Ich bin bereit, Hermes, und bitte dich nur noch um einen Freundschaftsdienst. Leih mir 3 Drachmen für ein Hähnchen zum Totenopfer. Ich Geld ausleihen? Es ist mein letzter Wunsch. Sein letzter Wunsch. Da nimm. Doch halt, wann denkst du mir, dieses Darlehen zurückzuzahlen? Spätestens in 3 Wochen. Dann bist du ja tot. Allerdings, wenn ich dann tot bin, kann ich es dir niemals zurückzahlen, denn der kühle Rasen wird über meine Schuld gewachsen sein. Das ist ein dummer Fall. Ja. Ja. Oh, ihr wackeren Männer von Hellas, ich fühle, wie mit einiger Verzögerung das Salz eurer Bitten mein marmornes Herz erweicht hat. Ich will nicht zu eurem Verräter werden. Männer, auf in euren Händen liegt nun Griechenlands Geschick. Fasst das Tau, die Stunde fordert's, und ein Schurke, wer zurückbleibt. Meine 3 Drachmen, du brauchst sie nicht mehr. Da hast du sie wieder. In das Seil nun stemmt die Schulter, fröhlich wie der Fink im Hanf. Wer mächtig heut in den gedrehten Strick greift, dem wird der Krieg einst keinen Strick mehr drehen. In Frieden wird er leben, eine weiche Freundin am Hals, im Herd die Scheiter wendend. Wer aber will, es sei und bleibe Krieg, Dionysos, den spick mir ganz und über mit ehernen Lanzenspitzen, dass er Rost schwitzt. Und wer als Feldwebel und Leutschinder sich Mann nur fühlt, wenn Männer er entmannt, soll Pfeile fressen, bis er Schäfte scheißt. Und wer als Feldherr große, müde Heere so gern bewegt, sei, auf dem Rücken liegend, von Heeren überquert, zahllosen Stiefeln, die ins Gekrös ihn treten, und gemächt. Wer aber, Gold aus Eisen sich zu schlagen, ein Brot aus Blutbäcker, ein von Hunger satter, sei Harneschmied ja oder Armbrusthändler, des Mordens Fortführung anrät, aus Fressgier, der soll in diesem hohlen Brunnenloch mit keiner Nahrung als für 2, 3 Tage dem Kern der Erde nah langsam verschmachten. Das letzte Fett wegschmorend, das letzte Wasser ausatmend, bang der Wolkenflug ansehen in fernen Himmels rötlichem Oval und ohne Tröstung vor sich hinkrepieren zum haarigen Skelett, zur Sündenmumie, mählig bedeckt vom Kot der schwirrenden Vögel. Von Weltvernunft und weiser Mäßigung voll scheint, was du sagst, und macht den Mut uns schwellen. Ja. Doch rat ich, wie in Gräben einen Fluss den Strom von Tatkraft in ein Lied zu dämmen. Ja, wie wohl du sprichst. Ich sing und ihr mögt ziehen. Ein großes Unglück, liebe Leut. Ho, jo! Mein Schätzchen fiel in den Brunnen heut. Ho, jo! Zieht am Strick, zieht am Strick. Schätzchen ist mein Tag und mein Glück. Leute, was macht ihr? Es geht ja kaum voran. Ich weiß nicht, was das Ding, es will nicht drücken. Ich fürchte, die Böotier lassen nur zur Schau die Muskeln rollen und tun gar nichts. Längst schon sieht mein aufsichtsgewohntes Aug, wie die Argiver grinsend ganz beiseit stehen. Ha! Sie haben sich im Kriege schlau gedrückt und drücken sich nicht minder schlau im Frieden. Buh! Und die Spartaner, sag, ziehen denn die? Viel weniger eifrig, als im Felde sie stießen. Doch die Megara, dünkt mich, zerren fleißig. Wie junge Hunde, die am Knochen zerren, als sei's ihr Frieden, den nur sie verspeisen. So geht's nicht, Männer! Zieht mit voller Kraft! Ob's daran liegt, dass von den kräftigsten zwei, Hermes und Trygaios, uns nur zusehen? Ein Zwiegestirn der Weisheit und der Faulheit! Wie? Faulheit? Nennst du Leitungstätigkeit? Ein gutes Beispiel ist der beste Rat. Zur Übersicht braucht's einen hohen Standpunkt. Nicht der steht hoch, der nur den Kopf hochträgt. Ah! Jetzt zankt, wer unser aller Untergang. Tun wir in Teufels Namen, was er will. Nicht, weil er recht hat, nur, dass er nicht zankt. Und kann sie nicht gerettet sein? Ho! Spring ich zu ihr in den Brunnen hinein. Ho! Zieht am Strick, zieht am Strick. Schätzchen ist mein Tag und mein Glück. Es ging wohl schon recht gut. Drei Ellen Stricks haben wir, irr ich nicht, herausgezogen. Höchst sonderbar, wie Arbeit müde macht. Ein überirdisches Gähnen kommt mich an. Zeit wär's fürs Frühstück. Ja. Göttliche Idee. Ein Bierchen hätten wir uns wohl verdient. Ja. Wie? Ist denn keiner übrig, dem der Frieden lieb über alles ist? Keiner, der sagt, ob ich müd bin oder nicht? Ja, ob ich bin... Ob nicht? Was gilt's, wenn es den Frieden gilt? Wir sagen's. Ja, ihr seid da. Arme athenische Bauern, Olivenheger, Mauerschichter, Karstbewässerer, deren schräg gestellter Acker, wenn Krieg den Bauern holt, in Glut verdorrt. Raub wird von wenigem euch, Verlust von allem. Der Ärmste hat das meiste zu verlieren. Ihr Kleinen, vorwärts ziehen wir allein. Und rettet ihr das Schätzchen mein, ho, jo, soll sie auch euer Schätzchen sein. Ho, jo, zieht am Strick, Schätzchen ist mein Tag und mein Glück. So wie vom schwärzlichen Abgrund der Nacht die Sonne heraufsteigt, steigt aus dem Dunkel auch sie mit sich vermehrendem Glanz. Ja, sie ist es, Irene. die Völker erquickende Göttin. Ledig des schwankenden Seils steht sie, Tauben umschwirrt. Herbstfleiß nützlich zur Rechten und Lenzwonne zärtlich zur Linken tritt sie sanft zu uns her. Rette, Gerettete, uns. O Sonne meiner Trauben, sieh, da steh ich mit offenem Maul und hab dich zu begrüßen, das Wort nicht. Wie der Mond, ja müsst es sein, das Wort, und fähig, wenn ich dir zu ähneln, so doch deinen Glanz zu spiegeln. Pech, ich find's nicht, ich will zu Haus nachsehen, kann sein, dort hab ich's. Willkommen, Herbstfleiß, tausendmal willkommen, Lenzwonne, du, ach, du allerliebste Puppe, wie hübsch du plinkerst, oh, wie süß du duftest nach Anis, Schnaps, bacchantischen Gelagen, unzüchtigen Liedern, Flöten, Drosselbraten, Theaterstücken, nach frischen Quellen, efeunen Zitzen der Erde, kurzbeinigen Mägden, die betrunken umfallen und hoch den Rock gestreift, die Feige zeigen, nach Topfscherben mit Most den Acker feuchtend, nach allem, was ich liebe, duftest du. Wir Städte freuen uns erneuter Einigkeit. Die narbige Wange küsst, der die Narbe schlug. Süß ist, den alten Freund ans Herz sich pressen, süßer, den einstigen Feind umarmen. Doch du, Irene, stehst verkniffenen Munds? Sie redet nicht mit euch Barbaren mehr. Die allen hold ist, ist's nicht diesem Volk. Sprich du zu ihr, dir gibt's ja eher Antwort. Was hältst du wohl auf die Vielduldende, die du aus Liebe schmolzt, aus Sanftmut zürnst? Wie? Aha, so meinst du, alle mitgelaufen. Ja, das war schlimm. Versteh schon, ja. Nun, Grieche, hör, weshalb sie so verstimmt. Dreimal, so sagt sie, brach man ihr die Treu. Nicht ein, nicht zwei, nein, leider dreimal war's, dass man in ihrem Bette sie vergaß. Abscheulich, was sie sagt. Nein, was man tat. Wir tun's ja doch nie mehr. Wir haben uns gebessert und von Grund auf umgewandelt. Oh, nimm, Frau Göttin, uns in Gnaden auf. Und nicht nur Worte sind unser Umkehrstoff, nein, reicher Schweiß auf Lende und Oberarm und große Blasen auf dem Finger zeigen, redlich, ja, haben wir dich umworben. Da, sie vergibt und ist uns wieder gut. Wir grüßen Bauern euch, hört, was wir meinen. Ihr mögt nun heimgehen, mögt euer Feldgerät abstauben und wie einst zum Weinberg wandeln. Lanze und Harnisch tauscht in krumme Hacke und dreigezackte Gabel ein. Und eurem Schweiß künd ich des Friedens Segen. Reichlich soll's über der Erd und unter ihr euch sprießen. Und eure Nächte auch seien gesegnet, denn nicht die Sonne nur, die Sterne auch wissen um ungeheure Mühen, die ihr mit edlem Fleiß allabendlich ertragt. Hebt statt des Speers drum jenes andere Werkzeug, ihm ähnlich und zugleich höchst gegensätzlich, das gut macht, was er leider angerichtet. Ist da irgendwer, der mir widerspricht, wenn ich sage, dass ihr Wort nicht weniger süß als ihr Atem ist? Geliebter Schatz, willst du bei mir bleiben und mir zum Weibe dienen? Ja, wenn du mir zum Manne dienen und mir zuliebe täglich ein kräftigendes Tränklein zu dir nehmen willst. Ich will dir deinen Rebstock pfropfen wie nur einer. Aber was meinst du, Hermes, zu dieser Verbindung? Wenn du dich auf sie versteift hast? Urteile nach dem Zustand meines Hemdes. Nie war ein weißes Segel auf einem dauerhafteren Mast befestigt. So nimm sie dir zur Frau. Aber Dame Herbstfleiß, die Arbeitsame, musst du auch zur Erde bringen und sie den Herren vom Rat abliefern, die ihrer sehr bedürfen. Gut, ich werde sie abliefern. Käfer! Käfer! Wohin hast du dich verkerpelt? Komm! Wir wollen nach Hause fliegen! Es ist umsonst, den Käfer siehst du nicht wieder. Er hat Zeus beim Donnern angetroffen und ist nun nicht mehr von seiner Seite zu bringen. Zeus? Beim Donnern? Ach, Hermes, wenn es so steht, dann weiß ich auch, mit welchem Körperteil Zeus den Donner macht. Ich fürchte, jetzt werde ich zu Fuß gehen. Aber wie wird man mich auf der Erde empfangen, wenn ich dort einziehe mit dem Frieden zweien der allerschärfsten Mädchen und einer neuen Gewittertheorie? Leb wohl, Hermes! Leb wohl, Trygaios! Nunmehr ein Wort für den Dichter scheint einzulegen mir nötig und zu fordern den Preis ihm, ihr Herrn vom Stab, den ihr andern Komödienschreibern, Talentlosen, mit berechtigtem Abscheu verweigert. Ihm aber sicher gebührt er. Ihm als erstem gelang es, das Handwerk zu legen, den Sudlern, ihres Witzes gewaltige Waffe auf kleine Lumpen gerichtet, kühn Läuse bekriegt und das Gewicht endloser Akte auf fast unsichtbare Feinde geschmettert. Er hingegen, vom Kram- und Problemgerümpel frei die Szene fegend, schuf Platz für Kunst und errichtete groß ihr Gebäude auf beherzten Vergleichen, bösen Ideen und Späßen voll ernster Bedeutung. Nicht arme Spießart auf der Lanze erstecken, nicht tratschende Weiber, sondern des Spotts ein Herkules, wagt er sich an die Mächtigsten, oben, die mit den immer nachwachsenden Köpfen, wagt er sich in den schrecklichen, kotaufwühlenden Kampf. Kriegsanzettler, Städteabroder, Länderverwüster zu töten, allein scheint ihm würdig. Jenes Getier mit dem gelblichen Hauzahn, dem glotzenden Hurenaug, der Donnerstimme des Wassers, des endlos rollenden, von Ohrenmelkern umringt, von Schmeichlern, Fuchsschwänzern, Federklaubern, stinkend wie Robben, kameleschig mit den Hoden der Lamia, sah er sie sitzen, griff er sie an in dem ewigen Streit der Kunst gegen die Großen, den immer der Künstler verlor, den stets die Kunst noch gewann. So erheb ich ihn, dessen schlichte Demut ihn hindert, selbst sich zu loben, deshalb bat er mich drum. Ehret ihn, maßgebliche Kahlköpfe, ehret in ihm euch, hängt euer Schildchen an seinen beflügelten Namen, er trägt's zu den Sternen, macht euren Wandel, indem ihr ihn fördert, unsterblich. Musik. wenn du den Krieg rühmst, Huse, als Trossweib, dann wirst du reisen. Ausgeschlaucht, syphilitisch, dem schmutzigsten Landsknecht zu Willen, zu deinem Publikum von Krüppel. Morgens trommelst, abends am Schindanger endest du, aber im Dienste des Friedens himmlischer, der Götter Hochzeiten singend, der Männer Festmahl, klingen süß deine Lieder wie die der Schwalbe in jungem Lenz. Machst du die Menschen freundlich und bauest in ihren Herzen dir eine unvergängliche Wohnung. Das war ein Weg, Jungs. Ach, wenn meine Füße zu schreien vermöchten, glauben Sie's, sie schrien nicht minder laut und nicht aus kleinerm Schmerz als Tantals Söhne, die Geschlachteten. Es ist nämlich anders mit dem Klettern in den Himmelshöhen als mit Gebirgen sonst. Hinauf entrinnst du fliegend, aber auf den Teppich kommen von den Wolken, das ist... Sind Sie wieder da, Herr? Ich höre... Ja. Wie ging es? Schlecht ging es sich. Die Wege dort sind erbärmlich. Ich meine, wie war es? So und so. Aber Herr, erzählen Sie doch. Haben Sie niemand außer Ihnen die Luft durchsausen sehen? Keinen Menschen. Nur zwei, drei Dichter. Was machten die denn da? Sie schnappten nach Einfällen, wie die Schwalben nach Mücken, denn sie waren von jener poetischen Spielart, die auf dem Boden kein Futter findet. Aber ist es wahr, Herr, dass manche Menschen nach ihrem Tode zu Sternen werden? Höchst wahr. Welches sind das? Du wirst keinen von ihnen kennen. Denn das widerfährt nur solchen, die schon zu Lebzeiten ihr eigenes Licht aussendeten und keinem sonst, wie hell der auch auf der Erde angestrahlt wurde. Genug davon und zu dringenderen Gegenständen. Geleite dieses Fräulein in ihr Zimmer. Fülle die Badewanne, wärme das Wasser, beziehe das französische Bett. Sie und ich haben vor, uns heute noch stark miteinander zu amüsieren. Wo haben Sie denn die her? Woher schon, Esel? Vom Himmel. Siehst du mir das nicht an? Ja, du kamst mir gleich vor wie ein leichtes Mädchen. Also komm, Schnecke. Geh mit ihm hinein, Schatz. Heute Nacht will ich dir den Hof machen, dass du am Morgen duftest. Wie ein Wiesel. Die Sonne hat dich süß gemacht, die Sonne und der Wind. Ich will dich pflücken heute Nacht, rote Traube von Korinth, rote Traube von Korinth. Und wein mir nicht, wenn ich dich pflück, es ist die Zeit, mein Kind. Und wenn du weinst, dann wein vor Glück, rote Traube von Korinth, rote Traube von Korinth. Herr, die Kleine ist gebadet und gesalbt, wie Sie befohlen haben, vorn und hinten. Sehr gut. Ach, Herr, was für ein Popo. Nicht wahr? Sein Anblick hat selbst mir Lust gemacht, mein Hagestolzenverhältnis zu ändern. Versprachen Sie nicht mir, etwas mitzubringen, Herr? So eine Göttin schiene mir eben geeignet. Diese habe ich für dich mitgebracht. Wirklich, Herr? Ja, sie ist gut im Fleisch und entspricht meinem einfachen Geschmack. Wie heißest du? Herbstfleiß. Und ich bin auf die Erde gekommen, um dich schuften zu lehren. Unnötig, Süße. Ich bin schon ein gelernter Schuft. Du musst den Weinberg pflegen? Ja, ich will den Venusberg pflegen. Ich meine, du musst den Acker aufgraben. Eine Elle tief, keinen Zoll weniger, dass der Same warm zu liegen kommt. Ich glaube, du bist von der Zensurbehörde, mein Lieber, dass du alles zweideutig verstehst, was ich eindeutig gesagt habe. Außer Leuten, die Abscheuliches reden, gibt es nämlich auch Leute, die Abscheuliches hören. Ich meine es im vollen Ernst. Der Frieden ist die Zeit, wo die Menschen wieder den Spaß an der Arbeit genießen dürfen. Am Anfang mag es vielleicht kein Spaß sein, weil sie während des Krieges so viel Spaß mit Einreißen vorweggenommen haben. Herr, dieses Fräulein ist nichts für mich. Das Herz eines Sklaventreibers drücke ich nicht gegen das meine, auch wenn es im Busen einer Aphrodite wohnt. Und seien wir bloß vernünftig, Herr, geben wir sie bloß weg. Es wäre mir lieber gewesen, du hättest sie behalten. Jetzt muss ich tatsächlich noch in die Stadt hineinlaufen und sie beim Senat abgeben. Komm, Herbstfleiß, gehen wir nach Athen. Es ist ein fürchterlich langer Weg, ungefähr eine Minute. Ida, Ratsherren, wo seid ihr? Wenn man schon mal eine Regierung braucht. Kommt, edle Ratsherren, die Zeit eures Schmachtens ist vorüber. Herbstfleiß kehrt zu euch zurück. Kommt und empfangt sie, wie es ihr gebührt. Wie, wo Opfer sind, aus dem Wald die Hirsche, reden wir auch heraus zu dir, Trygaios. Sicher, nach den Göttern der Erste bist du, Friedenserretter, Friedenserretter. Du jetzt bringst uns Herbstfleiß, die wenige Schöne, offen blickt das auch zum streifigen Weinberg und der kommenden Reben und der Reben denken sind wir halb schon betrunken, halb schon betrunken. Nehmt sie hin. Und sprecht nicht von meinen Taten. Nie im Glück vergessen den Spender des Glücks wir. Tat ich's nicht, tat's gewiss ein anderer. Doch von vielen möglichen du bist gewesen. Weißt, manch einer hätte lieber gekniffen. Nein, der Einzige bist du im attischen Lande. Wohl, in Sparta so leicht auch, fand sich keiner. Nur den Göttern gehörte die Luft und den Finken. Rot macht ihr mich, wenn ihr zum Gott mich stempelt. Herrlich ist zu rühmen das Rühmenswerte. Lange wird ihr imstand, sofort zu plaudern? Nein, meine Herren, ich muss nach Hause. Eine Dame harret meiner, auf deren Schenkeln ich noch lieber reite als auf euren Schultern und deren Umarmung, selbst die Umarmung des Ruhms, an Süße übertrifft. Adieu, ich habe die ausgezeichnete Ehre gehabt. Sklave? Herr? Wie steht es? Was macht Lenzwonne, mein Honigkälbchen? Erwartet sie mich? Ach, Herr, um im Bild zu bleiben, sie blökt nach Ihnen in den zärtlichsten Tönen. Was? Ja, Herr, sie scheint mir willens. Sie scheint mir willens, Ihnen mehr Zeit zu vertreiben, als jede Menge Ihnen lassen wird. Von welcher Menge sprichst du? Na, schauen Sie über die Mauer, Herr. Da. Und sehen Sie es von Athen nach unserem Gehöft herfließen. Die gute Stadt entleert sich von Leuten wie ein Topf. Wie ein Topf, der unten ein Loch hat von Sirup. Und ich befürchte, Sie selbst sind das fliegende Insekt. Das Insekt, das ersäuft werden soll. Soll ich das Tor verrammeln, Herr? Die Wahrheit zu sagen, ich gebe keine Drachme mehr auf den Zaun? Törichter, das sind die Bürger meiner Vaterstadt, die mir für die Rettung des Friedens danken wollen. Vater! Nun, meine Töchter. Ein hochberühmter, wahrlich bist du jetzt. So, das freut mich, dass ihr mit mir zufrieden seid. Drum mache unverzüglich dich ans Opferwerk. An was? Du musst der neuen Göttin doch ein Opfer weihen. Ein Opfer? Warum ein Opfer? Schon nähert sich die Menge, der kein einziger fehlt. Der Fischer von der austernreichen Küste kommt. Der Händler schlägt sein Brett vor den Bazar. Es eilt der Ruderer aus des Piräus Doppelwall. Die Dichter alle wandeln, gut verkäuflichen Reimen, nachsinnend auf Trygaios, des Verbands edelste, leid auch der Aristophanes. Oh. Oh. Von Tausenden erblickt, wirst du vertausendfach. Wie sie dich sehen, so riesig musst du zeigen dich. Na schön, opfern wir um des lieben Friedens willen, dem Frieden. Aber was? Eine dicke, fette Sau? Nein. Nein. Warum nicht? Nichts solches auf deutschen Ätherwellen. Dann ein Ferkelchen, das ist noch unschuldig. Nun lauf, Lümmel, in den Stall und her mit den Opfergeräten. Altarbecken, Buchenscheiter, Kranz. Zwei schöne Männer rennen vor dem Zuge her, von größerem Drang getrieben als die anderen noch. Begeisterung malt auf ihren edlen Zügen sich. Oh, zwei so schöne Männer, dank ihr himmlischen. Sklave? Herr. Geh, schließ das Tor und lass die Leute ein. Was soll ich? Du sollst das Tor schließen und die Leute einlassen. Sie meinen, ich soll das Tor öffnen? Nein. Sie meinen, ich soll die Leute nicht einlassen? Nein. Herr, was meinen Sie? Ich meine, du sollst sie einzeln einlassen oder in kleinen Gruppen, damit keine rühmliche Formulierung im Geräusch der allgemeinen Begeisterung verloren geht. Wo ist Trygaios? Der Bube! Der Landesverräter! Wer sind die Leute? Es sind, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein Helmschmied und ein Waffenkrämer. Seien Sie gegrüßt! Sie kommen eben recht zum Opferschmaus, den ich dem Frieden bringe. Recht und höchst nötig. Denn Sie opfern uns. Nicht doch ein Ferkel. Uns, sage ich. Uns beide. Ich fasse die Herren nicht. Und? Was habe ich da? Ich kann's nur schwach erkennen. Meine Augen sind von der Nähe noch der Sonne trüb. Es scheint mir rund. Stimmt's? Stimmt. Von bauchiger Form. Stimmt's? Stimmt. Ja. Ein schöner, ein harmonischer Körper mit einem grünen Buschen obenauf. Was also hab ich? Eine Rübe. Rübe. Die Sie im Frieden jetzt dreimal so teuer, sicher und weit wie einst verkaufen können. Oh, Sie gemeiner Schuft. Es ist ein Helm, den ich jetzt gar nicht mehr verkaufen kann. Ein Prachtstück ist's. Aus Bronze, fein getrieben, am Rand Reliefs höchst glücklicher Bedeutung, sterbende Krieger zeigend, ringsherum. Und doch Seit Sie den Frieden brachten, setzt keiner ihn auf und setz ich ihn nicht ab. Bedauernswerter Freund und Hirnbronzierer, es schmerzt mich sehr. Ich kann ihn auch nicht brauchen. Doch, weil man Kunst ehrt, selbst wo sie nicht nützt, nehm um ein Fässchen Feigen ich den Buschen. Ich geb ihn. Es ist besser ja als nicht. Nur gleich ein ganzes Fass. Es ist doch viel, sagen wir, eine Feige. Oh. Sehen Sie, Güter, ich brauche ihn allenfalls ja, um vom Tisch die Hochzeitskuchenkrümel abzufegen. Ach, schlechte Ware, da der Busch lässt Federn. Behalten Sie ihn ganz, ich will ihn nicht. Oh. Mir ist die Feige lieber als der Busch. Zum Diebstahl noch den Spott. Wer stahl wem was? Sie stahlen uns den Krieg. Wie, war das Ihr Krieg? Ja, unser Krieg. Wir haben ihn gekauft und nicht umsonst. Haben großmäuligen Rednern viel gutes Gold in ihren Schlund geschmissen, von wo es, durch geheimnisvolle Wandlung, als grobes Blech erneut zum Vorschein kam. Den Herren der Seepartei haben wir gegeben, den Priestern Rufmädchen ins Bett gesteckt. Und ohne Murren, weil klüglich der Geschäftsmann sein Geld nicht auffrisst, sondern ins Geschäft tut und satt wird vom Gedanken, morgen siehst du's und zweifach, dreifach, zehnfach wieder. Nun ist der Krieg und ist mein Handel weg. Verödet liegt das Schlachtfeld, das mein Markt ist. Nun sitz' wie Priamos auf Trojas Trümmern, ich auf den Trümmern meines Unternehmens. Der schöne Panzer. War 10 Minen wert. Mein Freund, Sie sollen an mir kein Geld verlieren. Ich kaufe ihn um den Preis, sofern er passt. Er kommt mir wie gemacht zum Kackstuhl vor. Bei meiner Ehre, nein. Das leide ich nicht. Was war der Preis? 10 Minen oder Ehre? Wie würden Sie sich denn abwischen wollen? Zum Armloch hin gelange ich durch das Armloch. Und wär 10 Minen denn Ihr Wohlsein wert? Schlagen Sie meinen Hintern billiger an. Ich gebe ihn. Weil Ihr Steiß so heikel ist. Ja, deshalb kann ich ihn nun doch nicht nehmen. Er zwickt mich ab. Doch Dank für die Offerte. Weh mir. Freund, wirf dich so die trübe Stunde um. Ja, weil sie nur die erste Stunde ist und Anführer von einer blökenden Herde vollkommen ähnlich missbeschaffener Stunden, die ohne Abwechslung und Unterschied ihr nachfolgt, das Gelände der Zeit anfüllend bis hin zum dunstig fernsten Horizont. Oh, grässlich, harte Zeit. Das war der Willkomm nicht, den ich erhofft. Bring neue Gäste, Sklav. Die alten stinken. Was naht dort für ein Mensch mit Lorbeerkron? Der äußere Kopfschmuck lehrt, es fehlt am Innern. Ein weiser Herr. Nein, der Hierokles. Was? Der Orakelmann, der Fernes sieht? Es gilt für sicher, dass er Fernes wittert. Er riecht den Braten. Eure Heiligkeit ehren mich hoch. Welche Herablassung! Ein Mann, der mit den Göttern steht auf Du. Bei mir, der ich das Vorzimmer kaum sah. Was wird geopfert? Und an welchen Gott? Er brät ein Ferkelchen nur für den Frieden. Oh, Lästerung der heiligsten Verrichtung. Göttliche Ehrung eines Gegengotts. Wie sehr zur Zeit ich kam. Denn wisse, Frevler, als heute früh in meiner Zell ich lag, in Andacht und Entäußerung stark versenkt, vernahm ich über mir von mancherlei mehr als nur irdischem Geräusch umtönt des Zeus furchtbare Stimme. Also rufend. Betrogen sind wir Götter alle ganz von dem Trigaios, der dem Hermes jüngst, unserem höchst tölpelhaften Türhüter, den Frieden abgelockt mit dem Versprechen, dass dies zum Nutz sei auch der Himmlischen. Die Opfer würden mit dem Reichtum reicher, die Predigt lauter, wo die Waffen schwiegen, und frömmer wären die Frommen noch im Glück. Zu spät erkannten wir die Arglist, ach, von dem Satz war es nur das Gegenteil. Herr, ich verstehe euch nicht. Verstehst Zeus nicht, sehr möglich. Eben drum bin ich sein Dolmetsch. Des Kriegs Unsicherheit, wechselndes Schicksal belehrt den Stumpfesten und weist ihn auf ein Bleibendes, das nicht bei ihm ist, hin. Was Untermond fehlt, sucht der Übermond. Vom Schlechten hier schließt er aufs Gute drüben und auferblühen die priesterlichen Künste. Vorhersagkunst, Trostkunst, Versprechungskunst. Also wäre der Krieg dem Menschen förderlich? Ich sag dir, ja, weil er's den Göttern ist. Doch peinlich sehr ist, einen Krieg verlieren. Und segnet nicht der heilige Tempel euch, dass sie unfehlbar sind, die Katapulte? Ich gebe es zu. Doch siegten wir ja nicht. Das macht, der Tempel hatte den Spartanern die Katapulte ebenfalls gesegnet. Na, dann kann man doch die Schießerei ganz lassen. Dummkopf. Auf Bitten eures Rats verliehen den euren ja wie einen stärkeren Segen. Und wie dann kam es, dass wir nicht gewannen? Sparta erwarb den stärkeren Gegensegen. Ich sehe den Nutzen nicht. Der Nutzen liegt in der Entwicklung selbst der Kunst des Segnens. Woraus der alte Satz sich neu erweist, dass der Krieg der Vater allen Segens sei. Oh, weiser Markt. Ich sehe, verkauft wird viel in dem Geschäft. Viel sehe ich, wird verkauft. Doch blickt der Kunde seine Hände an, hat er sie voll? Mit nichts. Nein, Heiligkeit, dem mach ich und für immer jetzt ein Ende und fahr mit eurem Beifall oder nicht mit meinem Opfer an den Frieden fort. Geh, Sklav, brat und nasch mir nicht vom Rumpfstück. Das Rückenteil gerät uns wundervoll. Noch ist's nicht Zeit, Irene zu entfesseln. Noch ist's beschlossen, nicht im Rat der Götter, das endige sich der Streit. Bevor der Wolf in ehelicher Lieb das Schaf bespringt und überhaupt Natur sich selbst verlässt. Eh das nicht ist, eh wird kein Frieden sein. Ah, und doch hoff ich sehr auf den Frieden. So hoff auch, dass der Krebs einst geradeaus geht. Herr, wenn Sie kosten wollen. Unübertrefflich. Hey, Weltmensch, mir gebührt der erste Anbiss. Ihr Heiligkeit seid nicht des Friedens Pfaffe. Doch hoffe ich, dass du mir was geben wirst. So hoff auch, dass der Krebs einst geradeaus geht. Ein kleines Häppchen. Heiligkeit, ich darf's nicht, bevor der Wolf ein liebter Schaf bespringt und überhaupt Natur sich selbst verlässt. So schenk mir doch, mir alter Mann, ein Stück vom Schwanz, vom Eingeweiht, zwei Füßchen schenke mir. Es rinnt ja, weil er muss, der Lefzensaft und tropft mir auf den Chiton, unaufhaltsam. Oh, Zeus, Zeus, Zeus, blick her, hier meng dich drein. Das ist ein Fall, oh Zeus, der überirdische Einwirkung erzwingt. Ah, großer Zeus, du sahest und verurteilst. Es ist Zeus. Ja, Herr. Herr Donnert. Richtig, Herr. Ja, was kichern Sie? Ich weiß doch, wie er's macht. Geh, schuft und sag es jedermann. Der Frieden ist mächtiger als du und die da oben. Ich geh und geh im Grimm. Denn heißt es, nicht für zwei wie uns hat Raum das Universum. Ich aber bitte dich, Irene, Friedensbringerin, nimm unser Opfer gnädig entgegen. Schließe einen Bund mit uns, der fester ist als der Bund zwischen Kopf und Schulter, Mann und Weib, Fürst und Volk, denn Hälse, Ehen und Grundgesetze werden nur allzu häufig gebrochen. Du aber und wir müssen bis an den Rand der Zeiten beisammen bleiben. Zeig uns dein Bild, Göttin, das oft geträumte, das oft mit der letzten Kraft des stumpfen Gehirns vorgestellte, das so viele Jahre in blutigen und schneenassen Betten ersehnte. Lass es uns anschauen, leibhaftig. Mache den Völkern, den Erhitzten, verständlich, dass Krieg kein Probstein sei, ihrer bessern oder schlechtern Weise zu leben, sondern ein Mittel, das alle Zwecke vernichtet. Ein Wäscher, der nicht den Fleck, der den Rock wegwäscht, ein Arzt, der mit der Krankheit den Kranken beseitigt, ein Richter, der Toten nur Recht gibt. Stell sie uns wieder vors Aug, die Fülle des Marktes. Zwiebeln wie Köpfe, Knoblauch armdick, Frühgurken und des Granatapfels ledernen Beutel gefüllt mit Rubinen. Und dem besegelten Meer machen steigen die Waren, den Böotialas kommen mit Fettgänsen bepackt, Wachteln und Schnepfen, und in den Körben würm sich der silberkiemige Aal vom Kopaisee. Wir dann drängen in Haufen uns um die Stände, schiebend und stoßend. Es schreien die Marktweiber, es überschreien sie die Stadt, viel Fraße. Und zuletzt noch kommen die Künstler alle dieser knausrigen Bühne herbeigelaufen. Die Armen, zu spät, wie immer, erhielten ihr Honorar sie. Zu spät, es gibt nichts mehr. Und aufschreien sie im Jammer gleich der Medea in der bekannten Tragödie. Weh mir, all meine Lieben verschwunden. So aber, wenn's dir gefällt, Göttin, lass es geschehen. Herr, hauen Sie ab! Sie haben von den Zaun durchbrochen! Da! Sie kommen alle auf einmal! Um ihm, den anderen Prometheus, der von allen Sachen die im Paradiese sich schaffen, zur Lust der Erwählten, zu der Heroen gebraucht. Von Nektar, Ambrosia, Sphärenmusik, einer Rolle, die lustigst und brauchbarste uns, den Menschen, gestohlen. Ruhm ihm, der für je uns erspart, mutig zu sein. Ruhm dem Doppelmutigen. Herr, das geht auf Sie. Meinst du wirklich? Sicher. Sie müssen sich zeigen. Nichts wäre verhängnisvoller als ein Irrtum in diesem Punkte. Und nichts möglicher. Denn wer kann, wenn Sie kommen, sagen, ob Sie ihn loben wollen oder totschlagen? Keine Angst, Herr. Ruhm! Ruhm! Ich danke euch, Athena! Ich habe nicht an eurem Kommen gezweifelt, denn schwerlich verdient einer die Ehrungen des Volkes in so hohem Maße wie ich. Zu saufen schnell. Ja. Sehet, ich teile diesen Opferwein zwischen den Göttern und den Menschen. Libation! Wohlpacken, Männer und Wein in irdenen Krügen, röstet Erbsen, lasst knallen die Kastanien, Krametsvögel spickt in Kesseln von Hirschhaut, sieht den Hirsch auf trockensten Scheitern und spart nichts, es wird nimmer ausgehen. Und denke der Braut auch, der schön gerundeten, ihrer vor allem scheint uns Bedarf der Vater. Bedarf der Vater. Hochzeit ist, heißer Hochzeit. Eilt, bewegt eure Sohlen, tief in uns brennt was, dem ist nach Hochzeit halten. Hochzeit halten. Oh, süßer Auftrag, Pflicht, wenig Unwillkommene, ungeheure Lust, was zu tun uns gelüstet, befohlen zu kriegen. Und was willst du denn hier bei mir, mein Junge? Feiern! Und was? Den Frieden! Richtig. Und wie macht man das? Man singt! Kannst du singen? Ja! Dann lass uns doch ein Lied hören! Der Held Achill des Peleus Sohn, er führt uns übers Meer. Nach Ilion, nach Ilion, du tapferes Griechenheer. Oh, du Sohn einer Kröte? Oh, du junger, hoffnungsvoller Basilisk, was singst du denn da? Die Schwerter an der Linken, die klirren und sie stinken. Falsch, Herr Trygaios. Weißt du's besser? Nach I und nach I und... Oh, verdammt, darauf genug davon? Was plärrst du? Ich weiß kein anderes Lied. Scheußlich! Deine Mutter, die in allem Übrigen eine ehrbare Frau sein mag, hat sich jedenfalls mit dem Krieg vergangen. Die Erbschaft ist unverkennbar. Komm her, ich will dir ein besseres Lied beibringen. Sing. Der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Oh, du alberner Tropf, dabei flennt man doch nicht. Das muss man lustig singen. Bist du nicht lustig? Nein. Wenn ich dir nachher eine Honignudel gebe, willst du dann lustig sein? Ja. Also sing. Der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Gut. Und jetzt, wir beide zusammen. Die Oliven gedeihen, der Krieg ist vorbei. Es tönt die Schalmei, der Frieden zog ein. Wir würzen den Wein mit Zimt und Salbein. Die Oliven gedeihen, der Krieg ist vorbei. Seite, sie liegt hier Lände an Lände. Endlich, du meine Holde. Leichter ja war's im Nichts, dich zu finden, als auf der bewimmelten Erde. Lang nämlich sucht er, was andere im Dunkel doch greifen. Schaut denn an, den Alten, wer sich freut im Bausch des Gewandes. Denke der Stunde ja, wo ich endlich mit ihr allein bin. Ja, das gemuldete Bett, das Gefäß ist der glücklichen Stunden. Ladet ihn auf die Schulter, Männer! Tragt auf sie, die Bekränzte! Reich begnadet, ein Held und ein Bock auf Trygaios! Furchtsam harrt sie des Kämpfes beglückenden Ansturms! O gesegnet, gesegnet das Bett! Ihr nun werdet schmausen, aber beim Schmaus vergesst nicht zu trinken, aber beim Trinken vergesst nicht zu singen. Der Krieg ist vorbei. Gesegnet, gesegnet das Bett. Wir brachten Der Frieden nach Aristophanes von Peter Hax. Musik André Asriel nach der Modellinszenierung von Benno Besson. Es sprachen Trygaios, Fritz Düren, Hermes, Klaus Piontek, Chorführer, Reimer Johannes Bauer. Erster Sklave, Johannes Maus, zweiter Sklave, Dieter Franke. Der Krieg, Rudolf Christoph, Tumult, sein Sklave, Eberhard Esche. Helm Schmied, Lothar Förster, Waffenkrämer, Adolf Peter Hoffmann, Hierokles, Heinz Suhr. Herbstfleiß, Elsa Grube-Deister. Lenz Wonne, Brigitte Souberan. Töchter des Trygajos, Mathilde Dannecke und Trude Bechmann. Der Chor, Peter Aust, Lothar Dimke, Jürgen Holz, Uwe Detlef Jessen, Volkmar Kleinert, Horst Manns, Erhard Markgraf, Reinhard Michalke, Günter Sonnenberg, Nureddin El Hashemi und ein Junge aus dem Ensemble der Sprecherkinder. Es musizierte die Papa Binnes Jazzband. Schnitt Ingrid Krüger, Ton Klaus Bechstein, Regieassistenz Barbara Plensat, Regie Wolf-Dieter Panse. Eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1968.